Demütig werden sich die Gesichter vor dem Lebendigen und Beständigen senken, und wirklich enttäuscht wird, wer als Last begangenes Unrecht trägt.